Wer Allah und seinen Engeln und seinen Gesandten und Gibril und Mikal Feind ist, so ist Allah den Ungläubigen Feind.